Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Eine Umarmung, einmal streicheln, Massage. Das Bedürfnis nach körperlicher Nähe ist urmenschlich. Für Babys und Kleinkinder und deren Entwicklung ist Körperkontakt sogar lebenswichtig. Und auch für Erwachsene gilt, Berührungen machen glücklich und gesund. Glückshormone werden ausgeschüttet, Stresshormone reduziert und das Immunsystem gestärkt. Wir gehen langsam durch den Raum. Wir spüren unsere Füße und unsere Augen sind nur so weit geöffnet, dass wir uns im Raum orientieren können. Und wir schauen, dass wir ganz bei uns selber ankommen, in uns hineinspüren und den Boden wahrnehmen. Es ist ein Sommerabend in München. Ein Dutzend Männer und Frauen schreiten in Strümpfen und bequemer Kleidung durch einen hellen, großen Raum. In einer Ecke auf dem Boden liegen Matratzen und Kissen bereit für den Höhepunkt des Abends, den sogenannten Kuschelhaufen. Zunächst sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennenlernen und Hemmungen abbauen. Veranstalter Holger Karstens ist Masseur und heute der Berührungstrainer. Er trägt weiße Kleidung und spricht mit sanfter Stimme. Es ist eine geführte Veranstaltung. Das heißt also, wir beginnen damit bei uns selber, dass wir uns selber einfach wahrnehmen, dass wir uns selber spüren, dass wir mit uns selber tanzen und dass wir dann ganz behutsam miteinander Kontakt aufnehmen über die Augen, über irgendwelche Berührungen, dass wir uns die Hand reichen oder die Schulter berühren oder wer mag, kann sich umarmen. Also immer alles ganz frei und jeder kann sich immer so verhalten, wie er das gerade möchte, wie ihm gerade zumute ist. Die Berührungen sollen ohne sexuelle Absicht und ohne Hintergedanken sein. Es gibt Regeln. Die Kuschelfans sind alle angezogen, intime Körperstellen sind tabu. Es geht um etwas anderes, um Halten und Gehalten werden, um das Gefühl von Nähe und Geborgenheit, um Glück. Berührung befriedigt ein Grundbedürfnis. Sie stillt den Hunger nach Nähe, so wie Lebensmittel den Hunger nach Nahrung stillen, sagt eine Teilnehmerin, die eine erfahrene Kuschelabendbesucherin ist. So habe ich gemerkt, dass mein Körper einfach das auch braucht, die Berührung, ohne dass ich jetzt in eine Beziehung reingehen muss oder in eine Partnerschaft, wo ganz existenzielle Bedürfnisse einfach gestillt werden und danach bin ich glücklich und zufrieden und ja, und ich fühle mich dann einfach geborgen und gehalten. Ich werde auch nicht schräg angeguckt, sondern es ist einfach schön. Kuschelabende bieten einen geschützten Raum, wo berührungshungrige Gleichgesinnte treffen. Ursprünglich aus den USA nach Europa gekommen, gibt es diese Veranstaltungen seit einigen Jahren auch in nahezu jeder deutschen Großstadt. Sie sind gut besucht und sprechen eine klare Sprache. Die Sehnsucht nach sanften, liebevollen Berührungen ist unendlich und wird bei vielen durch ihr Umfeld nicht befriedigt. Beim Münchner Kuschelabend folgt nach verschiedenen Lockerungsübungen wie Tanzen oder sich mit verbundenen Augen anfassen der krönende Abschluss. Körper liegen nebeneinander, Hände streicheln über Arme, Rücken und Köpfe. Keiner weiß mehr so genau, zu wem welches Körperteil eigentlich gehört. Das Verrückte ist tatsächlich, dass es im Grunde genommen egal ist, mit wem man körperliche Berührung hat. Sehe uns da ein bisschen wie die Schäfchen in der Herde. Und das ist letztlich auch egal, welches Schäfchen links oder rechts von mir läuft, mit wem ich Berührung habe. Ich fühle mich einfach sicher. Nichts verbindet uns inniger als gegenseitiger Körperkontakt. Berührungen sind die elementarste Form der Kommunikation. Eine Umarmung kann viele Gefühle auslösen. Beispielsweise spendet sie Trost und schenkt Geborgenheit. Sie wirkt unmittelbar und manchmal besser als viele Worte, bestätigt der Bindungsforscher und Psychiater Professor Karl-Heinz Brisch. Körperkontakt in zwischenmenschlichen Beziehungen hat natürlich die Funktion, uns zu beruhigen. Wenn wir aufgeregt sind, wenn wir Angst haben, dann braucht jemand, der jetzt zu uns kommt, gar nicht viel zu sagen. Der sieht, dass wir traurig sind, dass wir Angst haben und er nimmt uns in den Arm. Und das funktioniert natürlich selbst dann, wenn wir Menschen gar nicht so gut kennen. Eine Umarmung. Eine Hand auf dem Körper, gehalten werden. Diese Berührungen vermitteln uns das Gefühl, nicht alleine zu sein. Ihre machtvolle und tröstende Botschaft funktioniert das gesamte Leben lang, von den ersten Sekunden auf der Welt bis zum Sterbebett. Dabei kommt den allerersten Erfahrungen eine entscheidende Bedeutung zu, denn die Sprache der Berührungen ist die erste, die ein Mensch lernt, und sie hinterlässt Spuren im Gehirn, die für immer bleiben. Normalerweise sind Eltern liebevoll, zärtlich mit ihrem Baby im Körperkontakt unterwegs. Das heißt, sie wickeln ihr Baby entsprechend vorsichtig, sie halten es entsprechend zärtlich und geschützt. Sie machen vielleicht eine Babymassage mit ihm und die Babys lieben es. Sie entspannen sich dabei, sie suchen diesen Körperkontakt. Babys, sobald sie können, halten sich an der Mutter fest, umarmen die Mutter. Und es ist sicherlich evolutionär so angelegt, wenn man mal zu den Schimpansen geht. Da haben die Schimpansenbabys die ersten 2 Jahre ganz viel Körperkontakt. Sie schlafen nachts in engem Körperkontakt mit der Mutter, was übrigens die allermeisten Babys rund um die Welt tun. Nur in Deutschland gibt es so Vorstellungen, Babys sollten in einem eigenen Bett, in einem eigenen Schlafzimmer übernachten. Das ist aber evolutionär sicherlich nicht so vorgesehen. Professor Karl-Heinz Brisch leitet die Abteilung für Kinderpsychosomatik am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Universität München. Der renommierte Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie forscht zum Thema, wie sichere Bindungen gelingen können. Denn ausgestattet mit dem sogenannten Urvertrauen sind Kinder besser gewappnet für Schwierigkeiten, die möglicherweise im Leben auf sie zukommen werden. Ein Baby ist zunächst vollkommen hilflos. Es ist darauf angewiesen, dass seine Signale richtig gedeutet und seine Bedürfnisse entsprechend gestillt werden. Auf sich alleine gestellt, könnte es nicht überleben. Und nichts versichert ihm die Anwesenheit einer Bezugsperson besser als der direkte Körperkontakt. Zudem werden beim Kuscheln, besonders natürlich auch beim Stillen, sowohl bei der Mutter als auch beim Baby Hormone ausgeschüttet, die im ganzen Körper wirken. Das Oxytocin beispielsweise, auch als Bindungs- oder Kuschelhormon bekannt, löst im Gehirn das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit aus. Außerdem stärkt es die Bindung zwischen Mutter und Kind, was es wiederum der Mutter erleichtert, die Bedürfnisse ihres Kindes richtig zu erkennen. Andere Hormone wiederum sind ein wichtiger Motor für Wachstums- und Entwicklungsprozesse, vor allem im Gehirn. Das Baby wird mit ganz vielen Milliarden von Nervenzellen geboren, aber die sind ganz wenig miteinander im Kontakt. Und zwischen diesen Nervenzellen müssen jetzt Nervenverbindungen aufgebaut werden. Und die wiederum werden nur aufgebaut, wenn das Neuronale, das Gehirn, Wachstumshormon ausgeschüttet wird. Das heißt, sichere Bindung insgesamt, natürlich auch gefördert durch Körperkontakt, fördert damit nicht nur ein gutes, sicheres, emotionales Gefühl, sondern natürlich auch dann die Gehirnentwicklung. Und wenn die Gehirnvernetzung sozusagen gut läuft, dann kann ein Baby seine vielleicht genetisch angelegten Potenzen, was es kognitiv, emotional, aber auch von seinen sonstigen Fähigkeiten entsprechend entwickeln. Sonst würde das gar nicht gut funktionieren. Das Gehirn eines Babys ist also zunächst unreif. Erst durch die entsprechenden Berührungen vernetzen sich die Nervenzellen. Das Gehirn passt sich an die Welt an, in die es hineinwächst. Deshalb prägen uns die Berührungserfahrungen der ersten Jahre ein Leben lang. Das Leben von Babys, die zu früh geboren werden, hängt an einem seidenen Faden. Angeschlossen an medizinische Geräte liegen die Winzlinge in Inkubatoren, wie Brutkästen in der Fachsprache heißen. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass gerade ihnen ein intensiver Körperkontakt gut tut. Dennoch ist die sogenannte Känguru-Methode, die auch als Känguruen bezeichnet wird, erst seit Ende der 70er Jahre populär, als sie von 2 kolumbianischen Kinderärzten aus der Not heraus entwickelt wurde. Der Name verweist auf das Tierreich, wo Känguru-Babys nach der Geburt außerhalb des Mutterleibs reifen, und zwar im Beutel vor dem Bauch des Muttertiers. In der Klinik der kolumbianischen Ärzte gab es keine Heizung und zu wenige Inkubatoren, weshalb man zunächst mehrere Frühgeborene zusammenlegte. Dadurch stieg aber die Infektionsgefahr und mehr Babys starben. Daraufhin band man die zarten Frühchen mit einem Tuch vor den Oberkörper ihrer Mütter. Sie waren nun Haut zu Haut mit der Mutter in Kontakt. Tatsächlich überlebten mehr Babys und auch die Mütter profitierten, denn sie konnten ihr Kind besser kennenlernen und somit eine engere Bindung aufbauen. Einige Studien zeigen, dass sich die positiven Effekte dieser Erfahrung ein ganzes Leben lang nachweisen lassen. So hatten die Känguru-Babys später einen höheren Intelligenzquotienten, waren besser in der Schule und erfolgreicher im Beruf als eine Vergleichsgruppe. Auch Babys, die pünktlich auf die Welt kommen, lässt man mittlerweile so schnell wie möglich auf die Haut der Mutter. Ist dies aus medizinischen Gründen nicht möglich, kann ein Säugling zwar die fehlende Nähe kompensieren, jedoch nur für eine bestimmte Zeitspanne. Kinder, die verwahrlost und ohne liebevolle Zuwendung aufwachsen müssen, erleiden irgendwann mit ziemlicher Sicherheit körperliche und seelische Schäden. Der feinfühlige Körperkontakt, die Erfahrung, dass Umwelt und Bezugsperson sich liebevoll verhalten, schützen dagegen ein Leben lang. Wenn die Kinder größer werden, wird diese Erfahrung von emotionaler Sicherheit innerlich im Gehirn abgebildet in einem Arbeitsmodell von Bindung. Und wenn dieses Arbeitsmodell sagt, wann immer ich in dieser Welt Angst habe, kommen Bindungspersonen und helfen mir. Jetzt reicht es, wenn die Kinder 3, 4, 6, 8, 10 sind, aus, sich daran zu erinnern, wie es wäre, wenn die Bindungsperson jetzt käme, wenn ich Angst bekomme. Und ich erinnere mich daran, wie es wäre, die würde mich jetzt trösten, in den Arm nehmen. Und dann kann ich als Kind mich plötzlich selber beruhigen, kann angstvolle Situationen besser überstehen, als wenn ich diese Sicherheit nicht an Bord habe. Babys und Kleinkinder haben normalerweise keine Scheu, ihr Bedürfnis nach Körperkontakt einzufordern. Sie klammern sich an die Mutter, klettern auf den Schoß ihrer Bezugsperson, wollen getragen werden oder kriechen zu ihren Eltern ins Bett. Bindungsforscher und Jugendpsychiater Karl-Heinz Brisch sieht dennoch die Gefahr, dass körperliche Zuwendung im digitalen Zeitalter zu kurz kommt. Wenn wir heute sehen, wie Mütter mit Babys unterwegs sind und dann, während sie unterwegs sind, noch sehr viel mit ihrem Smartphone im Kontakt sind und das Smartphone mehr streicheln und berühren als das Baby, dann ist es nicht verwunderlich, dass Babys schon ganz scharf sind auf dieses Smartphone und auch anfangen, das Smartphone zärtlich zu berühren und zu streicheln, weil sie dort sozusagen offensichtlich einen Teil ihrer Sehnsucht nach Körperkontakt und Berührung stillen. Dabei ändern sich die Bedürfnisse der Kinder mit der Pubertät ohnehin. Zwar sehnen sie sich nach wie vor nach Körpernähe, suchen sie aber nicht mehr in erster Linie bei den Eltern, sondern bei Gleichaltrigen. Mit der ersten Liebe erfahren sie dann auch eine ganz neue Lust am Körperkontakt. Verliebte können vom Körper des anderen erst einmal nicht genug kriegen. Allerdings berühren sich Partner oft weniger, je länger sie zusammen sind. In den USA gab es spannende Studien mit jungen Ehepaaren. Man teilte die Paare in zwei Gruppen. Die einen wurden 4 Wochen lang immer wieder angehalten, sich gegenseitig zu berühren, die anderen nicht. In der Berührungsgruppe entdeckte man dann Erstaunliches. Die Laborwerte, die auf Stress hinweisen, waren reduziert. Außerdem hatten die Testpersonen einen niedrigeren Blutdruck und eine erhöhte Konzentration des Bindungshormons Oxytocin im Speichel. Den Forschern zufolge kann eine Partnerschaft, in der sich die Partner gegenseitig berühren, kuscheln, streicheln oder sanft massieren, sogar das Immunsystem stärken und einen positiven Einfluss auf die seelische Gesundheit haben. Wer die Kraft der menschlichen Berührungen verstehen will, muss einen Blick auf ein besonderes Sinnesorgan werfen, die Haut. Mit 2 Quadratmetern ist sie unser größtes, mit 5 Kilogramm unser schwerstes und evolutionsgeschichtlich auch unser ältestes Organ. Die Haut ist das Organ des Tastsinns. In der Fachsprache hört man auch die Begriffe Tastsinnessystem oder somatosensorisches System. Eher umgangssprachlich reden wir schlicht von Fühlen. Treffender sind die Bezeichnungen Berührungssinn oder Körpersinn. Ein schönes Bild, denn zusammen mit der Haut erfasst dieser Sinn ja auch unseren gesamten Körper. Der Tastsinn ist unser erster Sinn. Bereits im Mutterbauch, in der 8. Schwangerschaftswoche, reagiert ein Embryo auf Berührungen an der Stelle, die sich später einmal zum Mund ausbilden wird. Zu diesem Zeitpunkt ist der werdende Mensch nur etwa 1 bis 2 Zentimeter groß. Andere Sinnessysteme wie Hör- oder Gesichtssinn entwickeln sich erst später. Trotzdem haben Sinnesforscher dem Tastsinnessystem lange Zeit wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dr. Martin Grunwald ist einer der wenigen Experten, die ihre Forschungen darauf konzentrieren. Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gründete der habilitierte Psychologe das Leipziger Haptik-Forschungslabor. Sein Buch Homo Hapticus ist ein preisgekrönter Bestseller. Wir könnten zwar die Augen schließen und uns die Ohren zuhalten, so betont der Autor, das Tastsinnessystem dagegen sei immer aktiv. Ohne das Tastsinnessystem könnten wir den Unterschied zwischen der äußeren Umwelt und unserem eigenen Körper gar nicht sicher feststellen. Das heißt, wir wüssten ohne Tastsinn nicht, dass wir eine körperliche Einheit darstellen und wir könnten uns auch von der äußeren Umwelt nicht unterscheiden. Man kann eigentlich so weit gehen, dass das Tastsinnessystem Voraussetzung für die menschliche Bewusstseinstätigkeit ist. Also die Tatsache, dass wir am Leben sind, ziehen wir aus den Informationen, die uns das Tastsinnessystem zur Verfügung stellt. Doch wie funktioniert nun die Wahrnehmung einer Berührung? Wie gelangt die Information, dass uns gerade jemand streichelt, von der Haut ins Gehirn? In der Haut sitzen Sensoren, sogenannte Rezeptoren, die am ganzen Körper Druck, Dehnung, Vibrationen, Kälte, Wärme, Jucken oder Schmerzen registrieren. Die Rezeptoren haben ungewöhnliche Namen wie Vater-Pacini-Körperchen, Merkel-Rezeptoren oder Meissner-Körperchen und befinden sich millionenfach in der Haut. Sie registrieren jede noch so kleine Veränderung ihrer Umwelt und leiten sie an die Nervenfasern weiter. Das sind die Nachrichten-Hotlines zum Gehirn, wo die ankommenden Signale in speziellen tastsensiblen Bereichen registriert und verarbeitet werden. Körperstellen, an denen sich viele Rezeptoren befinden, beispielsweise Lippen oder Genitalien, nehmen einen entsprechend großen Bereich ein. Eine Berührung ist, rein technisch gesehen, nichts anderes als eine Verformung der Haut. Durch die Verformung der Körperhaut werden eine ganze Reihe von tastsensiblen Rezeptoren erregt. Und diese Erregungsmuster werden als kleine elektrische Impulse an das Gehirn weitergeleitet. Und das Gehirn produziert dann seinerseits verschiedene Neurotransmitter. Wir erleben positive oder negative Emotionen. Und gleichzeitig wird durch die Ausschüttung der Hormone über die Blutbahn der gesamte Organismus verändert. Also die Herzfrequenz wird in der Regel langsamer, die Muskulatur entspannt sich, die Atmung wird flacher. Also Berührungsreize haben immer eine ganz körperliche Reaktion zur Folge in Form von Spannungs- oder Entspannungszuständen. Im Jahr 1999 machten schwedische Forscher eine spannende Entdeckung. Sie fanden eine bis dahin unbekannte Art von Rezeptoren und dazugehörige Nervenleitungen, die sogenannten C-taktilen Fasern. Diese sind spezialisiert auf sanfte rhythmische Berührungen, die mit einer Geschwindigkeit von etwa 3 cm pro Sekunde ausgeführt werden. Ganz klar, diese trockenen Daten sind der Steckbrief einer Streicheleinheit. Die Wissenschaftler hatten sozusagen die Zärtlichkeitsleitung gefunden. Eine Nervenhotline, die ausschließlich für zärtlichen Input geschaffen ist. Die C-taktilen Fasern befinden sich an allen behaarten Körperstellen. Das heißt, es gibt sie beispielsweise nicht an den Fußsohlen oder an den Handinnenflächen. Vermutlich ist das der Grund, warum uns eine rhythmische Berührung an der Fußsohle eher kitzelt als wohltut. Da liebevolle und sanfte Berührungen für unsere Entwicklung und unser Wohlbefinden existenziell sind, erscheint es evolutionär gesehen logisch, dass es auch auf neuronaler Ebene entsprechende Strukturen gibt. Dennoch galt diese Entdeckung zunächst als Sensation. Man könnte sich ja vorstellen, Wohlgefühl entsteht dadurch, dass verschiedene Eindrücke, Druck, Temperatur, Streichen und so weiter, Berührung eben, im Gehirn irgendwie zusammengesetzt werden und dass daraus dann ein Wohlgefühl entsteht, quasi auf irgendeiner gehirnlichen Ebene. Es ist aber anders. Das Wohlgefühl als solches wird eben durch ein eigenes Nervenfasernetz hergestellt. Professor Bruno Müller-Oerlinghausen ist klinischer Psychopharmakologe und ein international anerkannter Experte für die Behandlung von Depressionen. An der Psychiatrischen Klinik der Freien Universität Berlin leitete er eine Forschungsgruppe und führte dabei körpertherapeutische Methoden ein. Eine spezielle Massagetechnik, die er zusammen mit einer Körpertherapeutin entwickelte und in einer Studie erforschte, zeigte überraschend positive Effekte. Seinen depressiven Patienten ging es deutlich besser. Die sogenannten psychoaktiven Massagen zielen nicht in erster Linie auf die Muskeln oder das Bindegewebe ab, sondern auf die Haut. Denn die besitzt, laut Bruno Müller-Oerlinghausen, eine spezifische Intelligenz. Sie entwickelt sich ja in der embryonalen Entwicklung aus dem sogenannten Ektoderm. Das ist das Äußere von den drei verschiedenen Keimblättern, die es gibt. Und das Gehirn entsteht quasi als eine Einstülpung dieses Ektoderms. Das heißt, schon in der Entwicklungsgeschichte haben wir eine ganz enge Verbindung zwischen Nervensystem und Haut. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier bei den Wirkungen von Massage auf die Seele eine Rolle spielt. Einige Depressionsforscher gehen davon aus, dass bei depressiven Menschen die Wahrnehmung ihrer inneren Gefühlswelt und der Außenwelt nicht zusammenpasst. Man spricht von einer gestörten Kohärenz. Möglicherweise können Massagen auch deshalb positiv wirken, weil sie das Körpergefühl verbessern. Auch wenn sich die Wirkungsweise bislang nicht eindeutig erklären lässt, die psychoaktiven Massagen funktionieren. Einige Patienten von Müller-Oerlinghausen setzen sie auch präventiv ein. Das heißt, sobald sie merken, dass sich ein depressiver Schub ankündigt, kommen sie zur Massage und können dadurch den Ausbruch hinauszögern oder gar ganz aufhalten. Sicher ist, Berührungen beeinflussen unsere Stimmung, unser Denken und unsere Gefühlswelt auf eine faszinierende Art und Weise. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass eine Massage vor der Operation dazu führen kann, dass die Patienten aus der Narkose besser aufwachen, dass sie weniger strampeln, weniger unruhig sind. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Massage bei den Schwangeren, wo wir auch Befunde haben, dass eine wiederholte Massage dazu führt, dass Schwangere bei der Entbindung weniger Schmerzen haben, weniger Schmerzmittel brauchen und vor allem, dass das Risiko geringer wird, dass sie nach der Entbindung depressiv werden. Berührungen spielen eine große Rolle für unser soziales Leben und unsere Beziehungen. Doch immer mehr Menschen leben in Single-Haushalten und auch die Arbeitswelt reißt Familien auseinander. Die Sehnsucht nach körperlicher Nähe ist bei Menschen in allen Altersstufen oft groß und ungestillt. Psychologe Martin Grunwald würde sich wünschen, dass es Veranstaltungen wie Kuschelabende in Zukunft auch auf Rezept gibt. Und auch Jugendpsychiater Karl-Heinz Brisch sieht gesellschaftlichen und politischen Handlungsbedarf. Wenn wir jetzt noch mal von Baby bis zum Alter gehen, wir haben genügend Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die sagen, ich würde das gerne tun, manchmal einen alten Menschen dann trösten, in den Arm nehmen und ein bisschen die Hand halten und Zeit und ein Ohr haben. Aber bei den heute ökonomisierten Abläufen, auch in der Altenpflege, genauso wie in der Kinderkrankenpflege oder dergleichen, bleibt dafür leider wenig Zeit und das braucht dringend eine Veränderung. Sie hörten »Bitte berühren, warum Körperkontakt so wichtig ist« von Katrin Kellermann. Es sprachen Caroline Ebner und Johannes Hitzelberger. Technik Lydia Schön, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.